delivery sauce is up with the guests and gone. Ja, hallo, ihr Hundensüßchen. Es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zu Musik aus Flingernord von und mit Sam Hoppenstedt und Katja Labonte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Heute an meiner Seite der Tobi und Sam Hoppenstedt. Guten Abend, ihr beiden Hübschen. Hallo. Hallo. So, jeder, der von euch mitgezählt hat, der weiß, wir senden heute die 301. Sendung von Musik aus Flingernord, produziert hier bei der Düsselwelle. Noch verfügt die Düsselwelle über ein eigenes Studio in Düsseldorf. Auf der Helmutstraße. Da muss ja jetzt kommen. Ja, aber entschärft ja immer, beziehungsweise kippt ja immer den ersten Satzteil, aber zum Jahresende werden wir den Betrieb hier in Düsseldorf-Rath einstellen, weil der Kostendruck doch mittlerweile derart groß geworden ist, dass man über eine längere Zeit leider nicht mehr planen kann. Tja, und mal gucken, wie es dann weitergeht, ne? Ja, was dann auf jeden Fall feststehen dürfte, ist sehr wahrscheinlich der Umstand, dass dann Fortuna Düsseldorf wieder in der ersten Bundesliga ihr Unwesen treibt. Eigentlich ist es ja nicht gut, das Fell des Bären zu verteilen, bevor man ihn erlegt hat, sagt ein altes russisches Sprichwort. Aber wenn man sich die Tabelle der zweiten Liga einmal anschaut, dann müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn Fortuna nicht mindestens Zweiter der Abschlusstabelle sein wird. Denn man weiß ja, jede Mannschaft, mit Ausnahme von Bayern München natürlich, hat einmal so einen Durchhänger in der Saison. Aber der war bei Fortuna ja schon mitten während der Saison. Und im Augenblick erlebt der Club aus Nürnberg so eine Phase. Ja, und damit ihr jetzt keine musikalischen Durchhänger erlebt, hört ihr jetzt die Musik, die ihr sonst nirgendwo hören kann. Euch viel Spaß und gute Laune in der nächsten Stunde mit hochinteressanter und zum Teil sehr viel anderer Musik. Und dazu gibt's natürlich Comedy aus Düsseldorf von der Tönt Comedy. Da, selbstverständlich. All the kids mixed and muted, a transposition regenerated life. Enter the center, the center, the center. And a curl to knob, root to the crown, but up to top, down, side, down. All the kids stripe and rotated into a woven jump on a wild new guise. Enter the center, the center, the center. Sing on the wing, she had to fly. We'll be right back. To climb, be your from. Step down. Thank you. energy origins in another time. Into the center, the center, the center. Mumia of the talisman. Walk from the water to the to the transposition, regenerating life. All is ripe and rotated into woven island. The enter the center, the center, the center. Haben Sie Kummer? Wir muntern Sie auf bei Musik aus Flinger Nord. Aua, Strzewski, Sie sind mir mit Ihrem Einkaufswagen schon wieder in die Hacken gefahren. Entschuldigung, gnädige Frau. Hier, kick mal, mach da. Die neue Zeitschrift, meine Fossilie und Ecke. Meine Familie und ich, Herbert. Jo, mein kleines Fossil. Kick mal, Buchideen. Herr Herbert, das heißt Brunchideen. Und hier, was für dich, Blähbauch. Herr Herbert, das heißt Bärlauch. Du brauchst dringend eine neue Brille, aber nicht wieder eine von Brillenköttel. Herbert, da kann ich dir Brillenponku empfehlen. Da darf man während der Anprobe Schlagzeug spielen. Mach da, ob Bärlauch oder Blähbauch, das ist genial. So, junger Mann, das macht 26,39 Euro. Haben Sie eine Payback-Karte? Schatzeski, jetzt schau bitte weg, wenn ich den Zahlvorgang einleite. Aber Herbert, du zahlst doch bar. Na, der muss ja nicht wissen, mit welchen Scheine ich bezahle. Mach da, den nennt man Datenschutz. Herbert, du bist nicht nur blind, du bist doch senil. Still, mach da. Still, mach da. Hörst du das? Das ist mein Lied. Das war noch Musik. Komponiert von Paul McLennan und John Gardner. Genau, zu der Zeit fuhr der Paul ein Opel Fiesta und der John ein Ford Corsa. Und Ringo Harrison ein BMW Twingo. Ich dreh euch gleich das Herz ab. Ach, Herbert. Ach, Herbert. Ach, Herbert. All you need is love. All you need. Wanted a girl just like you, such a P.Y.T. pretty young thing. Ooh. Where did you come from, baby? And ooh, won't you take me there? Got a way you want to, baby. Tenderoni, you've got to be. Spark my nature, sugar fly with me. Don't you know now is the perfect time? We can make it right. The night. Zwischendurch für Sie exklusiv die Nachrichten. Präsentiert von der Twin Comedy. Guten Abend, meine Damen und Herren. Präsident Trump twitterte in den frühen Morgenstunden, er würde die amerikanische Wirtschaft insbesondere durch den Verkauf von gesunden alkoholischen Getränken weiter ankurbeln. Und zwar durch einen einfachen, aber wunderbaren Trick beim Warnhinweis auf der Flasche. Künftig wird dort die 1 gestrichen, sodass es dann heißt, kein Verkauf an Jugendliche unter 8 Jahren. Außerdem soll die Pfandflaschenrückgabe eingestellt werden. Nach dem Willen von Präsident Trump soll es künftig nicht mehr leer gut, sondern leer schlecht heißen. Die eingesparten Pfandrückgaben sollen notleidenden Witwen aus der Waffen- und Rüstungsbranche zugutekommen. Auch sprach er sich erneut für die selbst in den USA umstrittene Vorratsspeicherung für Touristen aus. Und nun die Kurznachrichten. In Westeuropa soll die PET-Flasche verboten werden. Nicht etwa wegen des Kunststoffmaterials, sondern wegen ihres Namens. So fanden Wissenschaftler heraus, dass die Abkürzung PET für Putin, Erdogan und Trump steht. Und der Dieselskandal zieht weitere Kreise. Eben erreichte uns diese Eilmeldung. Der Dieselskandal macht selbst vor Hollywood-Darstellern nicht Halt. Trotz heftiger Gegenwehr wurde Vin Diesel eine blaue Plakette aufgetackert. Das war's von uns. Die nächsten Nachrichten hören Sie nächste Woche. Machen Sie's gut.

and frustrations. In my violence, in my turbulence, through my fear and my confessions, in my anguish and my pain, through my joy and my sorrow, in the promise of another tomorrow, I'll never let you part.